Kundgabe 3231. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.08.1944. Mahnung zur Arbeit für das Reich Gottes. Predigen sollt ihr von der Liebe und allzeit die Menschen hinweisen auf mich, der ich die Liebe selbst bin. Dann erfüllet ihr eure Mission auf Erden und ihr seid mir rechte Werkzeuge, die im Glauben an mich meine Lehre vertreten. Ihr sollt die Menschen immer wieder hinweisen darauf, dass sie unweigerlich mich anstreben müssen, wollen sie ihren Erdenlebenszweck erfüllen. Ihr sollt ihnen die Wertlosigkeit dessen verständlich zu machen suchen, was ihre körperlichen Sinne gefangen hält. Und ihr sollt ihnen das nahe Ende ankündigen, das sie fürchten müssen, so sie sich nicht zur Liebe wandeln, sondern in der Weltliebe verharren. Denn diese bringt ihnen den geistigen Tod. Meine Diener auf Erden weise ich an, sie ständig zu warnen und zu ermahnen, weil ich den Menschen helfen will, die noch blind durch das Erdenleben gehen. Und meine Diener reden nun statt meiner, und wer sie höret, der höret mich. Wer sie aber abweiset, der weiset auch mich ab. Doch es steht ihrem Willen frei, und ich zwinge sie nicht, dass sie mir Gehör schenken. Ich aber rufe euch zu, werdet nicht müde in eurem Werben, denn es ist bitter notwendig, dass die Menschen euch hören. Sprechet unentwegt von der Liebe, die ihnen mangelt. Erkläret ihnen, dass diese mangelnde Liebe der Menschheit das große Leid einträgt und dass sie es also selbst veranlassen. Und machet sie darauf aufmerksam, dass alles Lieblosigkeit ist, was meinen Geboten zuwidergerichtet ist. Selbst ein erlittenes Unrecht gibt dem Menschen nicht die Berechtigung, wieder Unrecht zu tun, also Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Fehlet ein Mensch, dann darf der andere sich dieses nicht zum Beispiel nehmen, sondern er soll dazu beitragen, dass das Unrecht aus der Welt geschafft wird. Und er kann dies nur durch die Liebe. Es ist wichtig, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden, dass selbst liebloses Denken oder Beistimmung zu lieblosen Handlungen anderer ein Mangel an Liebe ist, der ihre Seelen in Gefahr bringt und gleichzeitig auch ihr Erdenleben ungünstig beeinflusst. Denn wo die Liebe nicht ist, dort kann auch ich nicht sein. Und wo ich nicht bin, ist Not und Finsternis, leiblich und geistig. Und achtet nicht der Reden derer, die euch nicht anerkennen. Gebet ihnen, was ihr besitzet, und stellet es ihnen frei, was sie davon annehmen wollen. Doch teilet eure Gaben in Liebe aus, denn meine Liebe gab sie euch, und Liebe soll euch bewegen, sie weiterzuleiten. Selbst wenn eure Liebe nicht anerkannt wird, so übet Geduld und bedenket, dass eine starke Gegenmacht mit euch kämpft und sich der Menschen bedient, die noch der Welt anhangen und wenig liebefähig sind. Doch wisset, dass auch ich selbst ständig an ihnen tätig bin, dass ich ihr Lebensschicksal lenke und kein Mittel unversucht lasse, um ihnen zu helfen, dass sie mich suchen und finden. Und darum werdet nicht müde in eurer Arbeit für mein Reich und nehmet jede Gelegenheit wahr, wo ihr die Liebe predigen und den Mitmenschen das nahe Ende ankündigen könnt. Denn eure Mitarbeit ist nötig und ich werde sie euch segnen. Ich führe euch denen zu, die eure Hilfe benötigen, an denen ihr tätig sein sollt, indem ihr ihnen die Liebe predigt, weil ohne die Liebe niemand selig werden kann. Amen.